Brot! Jetzt soll bloß einer sagen, dass ich nicht alles tue, dass ich ein gescheiter Heiliger wäre. Wenn ich gleich jeden Tag auf den Lorten aufsteig, dass ich ein Herrgott nagen dabei. Und was kannst du dafür, dass die Leute nie weiter aufgeht, als wir zu einem Zaun sein Fenster? Ja, das ist gut. Freilich kommt mir nichts dafür. Ja, wie der Teufel hat. Die ist voll lauter Heilige, aber jetzt ist eine Ruhe mit euch an der Psyphone mitten. Kriegt nicht ein paar halbe. Und gebt's mir Ruhe jetzt, gell? Da sehen wir es gleich aus. Die Männer werden gleich kommen. Da werden nicht viel kommen, wie ihr die Zwentdorfer Weiber kennt. Ja, ist der etwa Kurmo? So ein halber, dann werden du alle meine. Ja, ganz ist er nicht. Schauen müssen wir. Fein werden wir halt was. Jetzt hock die Herren. Gibt's ihm auch ein Bier. Gibt's ein Freibier? Hock ich schon da auch. Hey, Wirt. Wir bringen Hans ein halbe. Geht auf meine Rechnung. Ja, schön. Vergeht's dir gut an, Lissi. Sacker mir, ja, wie lass dich anschauen, wie es gewann bist. Ja, schaust her, als wir es mit der halben Kanone nicht erwischt hätte. Hast du ja einen schweren Kettenlaufsleib voraus. Ist der Kramp fürs Bier, hä? Der ist immer sonst. Fürs Bier war es vergeht's gut. Hey, schau dir auf die Straße, Sobi. Die Wirtin hat einen Gelbhofbauern aufgehabt. Ja, gibt's das auch? Ja, darf er auch einmal raus. Der Toni darf zum Wirt gehen. Von der Mann ist beim Toni nicht viel drin. Das hat ihre Wirtin schon geschworen. Wenn's einen Toni einmal nach der Kirche erwischt, nachher lasst sie ihn nicht mehr aus. Ja, weil er am Burschentisch schon über der Lauder war. Und seit dass er verheiratet ist, hockt er ewig bloß daheim. Wenn er hocken darf. Der Lärm sieht er. Und um uns hat er sich seitdem einen Dreck gekümmert. Für das ist er jetzt auch ein Bauer. Ja, so ein Glück wie der Toni muss gleich so schnell wieder einer haben. Ja. Geht vor ein paar Jahren als Knecht zum allmächtigen Großbauern auf Grundeldorf um. Und wie es nicht verrückter Seiko, der Großbauer. Allmächtiger Großbauer, wollte ich sagen. Ja, Depp. Ja, und der hat da herinter einen Verwandten am Bindernatz, der wo bloß eine Tochter Zäfferl hat. Und der Donnerl heirat Zäfferl wie im Märchen. Schieke. Ja, war's vielleicht nicht so. Freilich war's so. Du, ein Haustrauer wie ein Zäfferl. Meinetwegen hat er's. Ja, auf jeden Fall ist ein dicker Hund. Schmeißt von euch an den Batzen hin. Sein Mächte, wer nicht aufglaubt. Ja, geh weiter. Ein jeder glaubt ihn auf, sag ich. Aber was ist jetzt das? Hat das jedes Mal, wenn Dreht auf den Gelbhof bauen kann, beim Wirt am Hirn drum was ausgeschnackelt. Und da bringt er den ganzen Schmarrn her. Wundern tut's ihn, wie wenn der Geschief vom Herrgott selber war. Aber jetzt sagt er sich, wie es ist. Der Großbauer von Grundeldorf, der hat gern seine Leute überall hocken. Und dort Zwindorf hat er auch einen gebraucht, den er vier schicken kann, wenn er von euch was möchte. Auch so ist und nicht anders. Ja, aber ich weiß was Neues. Und wenn's der Toni auch wisst, dann brauchen die Wirtin und 10 andere Teufel auch nicht daher. Spitzburg-Reislinger. Ja, was ist? Ja, raus damit, sag's. Wie er noch ins Grundeldorf drin war, ist er mit einer gegangen. Weil du was Neues bei einem Mann spielt. Depp, freilich nicht. Aber das gespaßige Kind noch, die sei von Grundeldorf bis seit gestern bei uns ein Wirt als Bedienung. Was, Liesl? Na, geh, mach Krämpf. Ja, was du jetzt sagst. Ach, schau dir den Stock zu. Das dürft sie sauber. Oh, nee, ja, seid stark, sie kommen. Nachher kann's nicht mehr Jäger kommen. Ein Herrgott sein Segen hast du schon, wenn da nichts passiert. Und vom Nausgeh träumt ihm noch nichts. Ne? Ja, sieht man einen Gelbhofbauern auch einmal. Ha? Du hast aber der alte Sauber auf Kundschaft dressiert. Aha, da hockt man schon die richtige Blasen beieinander. Ja, wenn's das nur kennst, dass wir die richtigen sind. Geh, Michi, sagt der Liesl, sie sollte noch ein Bier bringen. Wie geht's nachher so als Geheirater? Das muss schon recht sein. Ich konnte nicht gelangen. Ja, wärst du nicht gelangen dürfen? So, Storklopfer, du bist da. Na, du bist mir schon der Liebe. Geh, Toni, wir kennen's miteinander, wir zwei. Nachher bring ein Bierwirt, wenn ich schon da bleiben soll. Ich lass da eins rausbringen, gell? Sag einmal, dass jetzt der Gründeldorfer Großbauer auf einmal so katholisch geworden ist, als ihm die dritte Kirche nicht gelangt, muss gleich rennt auch noch gehen. Was, Seppari? Müsstest du das eigentlich schon wissen? Wo du den Großbauer an seine Handlanger bist. Was heißt denn das? Da? Dein Freund da hat's gesagt. Storklopfer, du bist der Hoderlump, solange wie du warm bist. Ja, na, wer mich schon eine Brücke weiß, besser, wenn's Winter wird. Jetzt pass auf. Was ist denn mit euch? Was habt's denn? Ist wieder eine Lumperei im Gang. Travium, dein Bier ist da. Hey. Dein Bierbauer? Ja, da schaut Liesl. Liesl. Dein Bier, Gelbhofbauer. Wie lange soll ich jetzt dem gnädigen Herrn das Bier noch halten? Können da ist ein wenig nicht grad gut eingeschenkt. Ist da nicht. Sogar schlecht eingeschenkt ist da. Da ist katholisch nur eingeschenkt. No, können noch drin go. Also nachher, auf der Wohl, Gelbhofbauer. Das ist ein Adrader, der lässt dringend, dass nicht reden kann. Auf der Wohl, Kellnerin. Also noch Prost miteinander. Prost. Was hat's gegeben, seit wir uns nicht gesehen haben? Ich danke der Nachfrage. Es geht, wie es geht. Und dir? Auch nicht anders. Da. Schau gut so her, ist zwar kein Zeichen. Das soll ich dir meinen. Bloß. Oh, oberflächlich. Bloß schon 3 Jahre. Da hat er sich aber lang und Oberflächen aufgehalten. Was treibst? Bist du verheiratet? Gell, Liesl. Bist du nicht verheiratet? Heirat's bald. Bin ich schon, aber. Hast du Kinder? Geht's einer gut? Mag dich der Alte? Aue, wir beim Bein. Jetzt mich heirat, wenn's mir nicht mindert. Mei, Donald, geh. Haben wir zwei Beschi miteinander geredet. Vom Dreisei und von der. Ja, da weiß ich nix und jetzt muss ich heimgehen. Lisei, dir bleibe drei. Darfst du da bleiben? So ein Bauernspritzer hätte ich eh nicht genommen. Und die schon gleich gar nicht. Kriegt wer ein Bier? Nein, ich muss lieber einen Austrager mit Gravi holen und puckle die Knie. Du möchtest ja ausrasten als Feierertig, ey? Du, das ist da gescheiter. Du lierst aus deinem Blätz reinrasten. Mit dir habe ich mich gewiss mein Lebtag noch nicht strapaziert. Gestern war am 1. Oktober, da habe ich nicht gleich auch anfangen müssen. Da habe ich dich halt auch so wieder gehen lassen. Ah, wenn es dich heute wieder drückt, dann ist das Fenster schon auf. Dann lass ich dich nachher runterteifen wie einen nassen Sack vom Trottboden. Dann gut, du schaust zuerst, ob du der Ling noch auf dem Misthaufen unterm Fenster flacken kannst. War schade, willst du dich tappig feuern. So, Mann, was ist? Wie viel Bier kriegen wir? Bei der ist nichts mit der Heiligkeit, alles. Gibt noch andere Fenster. Oh, andere Misthaufen. Was hau ich das zu? Gebt's ja Ruhe, sonst hau ich alle zwei von Stuhl ab, wie es Christbaum. Da schaut's hin. Der Großbauer. Ja, nun, Toni. Komm, mach's nicht mehr, du machst. Komm, geh weiter. Steh auf, wenn der allmächtige Großbauer kommt. Mach nur du deine Krampfstorklopfer. Du lernst das auch noch was. Grüß dich Gott, Toni. Es ist gut, dass du da bist. Kannst du das denken, dass es kein Zufall ist, dass ich umgekommen zu euch? Ich möchte meinen, du gutst was als der Gelbhofbauer. Was gibt's, Großbauer? Weißt du, ich muss gleich heim. Kommt sein, dass Bläs noch heute ist. Die hätt schon präsent. Da kennst du die Seferl schon aus. Bleib nur da jetzt. Wirst gleich hören, dass er sich um nichts Grings nicht traut, wenn sich der Großbauer von Grundeldorf selber einspannt. Ich hab dir wie gut leiden können. Darum hab ich auch dein Glück gemacht. Na, da kannst du dich heute kindlich sagen. Und jetzt los zu. Bauern, Männer von Zwentorf. Bum. Ja, euch geht das auch was an. Ich bin eng bekannt als Freund von allen rechtlichen Bauernleuten. Und ihr wisst, dass ihr euch an unserem Recht festhält. Und da muss man festhalten an dem, was brauch ist. Und Männer, da gehört unser Glauben dazu.

und dass einer ohne Sach und Geld auch für einen ehrlichen Menschen angeschaut werden muss. Und dass die Welt auch so ein Lachen da ist, ja. Na, da würde ich mich auch unterschreiben. Ja, mei, wenn alles so war, wie es sein müsste. So, so einen Ofen richten hat's dir bestellt. So, so. Ja, weil ich mich gut auf das verstehe. So eine Pfeife ist schon was gewöhnt. Die schmeckt da herin viel besser, weil der Wind nicht geht. Werden wir auch mit anzünden im Vierte draußen, wenn der Wind geht. Ja, du, sag mal, ist jetzt das was Neues, dass du der Gelbhofbäuerin ihren Kuchen herin rauchen darfst? Das hast du doch sonst nie dürfen. Wenn Katze aus dem Haus ist, hat die Maus einen Kirder. Ja, es sind Spriegel, wenn's wahr war, ja. Wo ist denn eine Katze hingegangen? Ich denk mir schon dabei, warum das da groß und stark ist auf dem Gelbhof. Du Hoderlump, zum Beichten ist gegangen. Da hast du einfach gelassen. Soll das vielleicht von der Frommheit abhalten? Na, mir ist das gleich, was hast du hier gelassen? Das musst du da. Ich hab aber was gemeint. Was redst jetzt du so verreckt daher? Weißt, ich war halt gestern ins Grundeldorf drin. Ich hab da ein paar Ofen zum Richten gehabt. Lama, weißt schon? Es ist eine Mordsgaude drin und die, wo ein Großbauern sein Schreiben unterschrieben haben, denen wird's recht warm unter den Arsch. Die Weiber sind ganz narrisch drin. Der Kaplan hat sich einer als Bus aufgegeben, dass sie einen Mann umstimmen müssen. Jeder von den Männern muss seine Unterschrift zurückziehen. Ja, jetzt hockt es drin wie Fliegen in einem Spinnennetz. Von der einen Seite sitzt einer die Weiber auf, von der anderen Seite heißt der Großbauer. Der Frage ist der Toni. Das ist drin. Was geht das uns so? Ja, das wird sich auch bald errennt haben. Da herin geht es noch leichter. Da ist kein Großbauer. Der die Männer halt. Und wenn's meinst, dass der Alte beim Beichten ist, dann kann sein, dass gar nicht wahr ist. Was ich weiß, hat die Pfarrerkirchen schon in die Hände. Und die lasst nicht aus. Glaubst du, wir sind mal wie ein Grundeldorfer? Bei uns richten die Weiber nix aus. Ja, weiß schon. Ja, ihr seid sich das Beiß wie die anderen Leute. Euch hat der Herrgott auf Steiner gemacht. Weil sie ist Zwingdorfer seid, so meidern ich. Du kennst dich noch lange nicht aus mit den Weibern, du weißt nicht, wie die Gang gingen. Möchtest du mich blöd anreden? Nein, ich weiß bloß, dass es geht ist. Ich mich nicht auskennen. Red nur du von den Weibern als Erlediger. Was weißt denn du, was mit einem Weih los ist? He? Weißt du, wie man ein Weih um den Finger wickelt? Einwickeln kannst du eine, wenn du das verstehst. Ja, wie ein Fetzen, wenn du den Finger nicht schnitten hast. Da schau ich nass. Dein Katz kommt. Herrschaft, die kommt aber früher zurück. Ja, da, Storklopfer, nimm du Pfeif. Sagst halt, du hast geracht. Ist wurscht. Aber was ist jetzt das? Seid mit eurem Mann, Herrschaft, ist doch nicht so weit her. Ja. So weit ist Zwentdorf nicht von Grundeldorf weg. Also, wir haben jetzt allein. Ich werde es aber noch fangen. Mein Raucher lässt sich reden, aber pass auf. Was meinst du jetzt, du wegen der Unterschrift? Da kann man doch nicht nachgeben, oder? Sag, was du da meinst. Wie geht das nicht so? Ich hab das nicht unterschrieben. Nein, ehrlich, Storklopfer als Mann, kann man da nicht heute so und morgen so sagen, oder? Das kann man da nicht. Nein, Toni, das kann man nicht. Ja, Bayern, fest, schau's aus, Bayern. Grüß dich, Gott, Storklopfer. Bist du wegen Ofer da? Herr Freilich, wegen Ofer. Dass du schon da bist, Seferl. Komm ich da jetzt früher, sag? Mir kommst du alle recht. Nein, ist das Seferl aber heiß sauber benannt. Hast du jetzt du für einen Herrgott, ist er sauber hergekriegt oder für einen Pfarrer? Lass mir du schon wieder dein Mai rasen.

haben wir es mir nicht gleich gesagt. Allweil hab ich's gesagt. Die Weiber, wenn hinter die Sache kommen, hab ich gesagt. Na, stinkt die Sache. Nicht verstehen tu ich das alles. Nix. Nicht wissen tu ich. Nix. Nein. Nein, nix. Aber Elite ist das so benannt. Nix versteh du nicht. Nix. Nein, nix. Na, Sturklopfe, du bist uns heut grad noch abgegangen. Ja, ich weiß schon, bin ich, da bin ich ja noch gekommen. So, das Bier für den Herrn Bauern. 6,5, 3 Weiße. Wer kriegt denn das Rippel? Du, Herr. Ein Rippel, bitteschön. Einen guten. Einen guten, Franzi. Nun schien ich keiner in mir bringst du auch, Hafel. Ich glaub, der Geldhof Bauer soll's, oder? Toni, wie schaut's aus? Ja, weiß, wurscht ist halt. Bring ihn mal nicht. Ist schon recht. Wurscht. Ohne von den Weibern müssen wir so weit bringen, dass es nachgab. Freilich, ohne wenn wir so weit bringen, dann. Ohne bloß. Na, könnte man sagen, die schaut so, die hat was auf ihren Mann. Das kommt man nachher so, wenn eine noch gab. Gibt aber keine noch. Keine gibt noch. Na, keine. Keine. Was er sich geschafft haben. Der Pfarrer und seine schlechte Kirche. Aber genau, keine gibt noch. Ja, seid ihr alle bei uns? Was sind jetzt denn? Ja, die gestrige Unterschrift drückt's. Was deppert du auch unterschrieben wird? Ja, freilich. Hab ich schon müssen. Geschäft ist Geschäft, oder? Überhaupt, was fragst du denn so blöd? Wenn du selber dabei warst, wie ich mich unterschrieben hab. Ja, na, tut's, ja. Ah, es ist ja zum Damisch werden. Keiner weiß, was recht ist. Jetzt fangt mein Alte auch noch an, verstehst? Lass dich nicht mehr hin. Darfst du nicht mehr. Geh, alter Depp. Sauf lieber dein Bier. Aber jetzt wird's, den drückt's auch. So, machst du wohl. Ja, Kellnerin, jetzt war er halb uns Zeit. Jetzt gang was. Von dir bin ich mal was Gescheites weggegangen. Prost! Ja, ja, so ist mit dem Kreiselschreiben. Aber die Brinninger, die werden der Heibohn nicht mehr genieren, oder? In deinem Alter, du. Der Heibohn werden nicht genieren, aber Rom. Mich? Der Heibohn? Freilich, freilich. Aber so nicht mehr. Nicht mehr so, wie es du meinst. Du Spitzbuhr, du ganz anderer. Aber du als Erlediger, da verstehst du nix. Hm. Gar nix verstehst du, da sag ich dir. Freilich, sichtbar nix mehr gleich füreinander. Nicht mehr viel sichtbar gleich. Kommt einer dir mal grausen, kommt einer. Aber gell, wenn man halt auch die schöne Zeit miteinander, früher also, gell, wie wenn der Heifon schon noch geniert hat. Und hat man Kinder gehabt miteinander, sechse. Nein, nein, sieben. Sieben waren's. Halt auf. Also, das war das Mädel und der Benni. Und der Sepp und der Ding, nur der. Jetzt weiß ich nicht mehr. Ist ja gleich. Ja, und haben es eins nach dem anderen, haben es eingeräumt. Das hält uns zusammen, mich und mein anderer. Da gewohnt man sich einer zum anderen. 50 Jahre. Das ist eine lange Zeit. 50 Jahre. Das ist freilich lang. 50 Jahre. Lang ist das schon, da gibt's nix. Ja, und wir haben für aufeinander geschaut, haben wir für. Da hat eins auf das andere geschaut. Ja, und wie es nachher oft ist, wacht man auf in der Nacht, mitten in der Finstern. Und da schäbert der Finsterladen und geht der Wind draus. Gach geht er. Und da wärst wach und lust. Und los ich nachher.

Ja, ja. Oh. Brenninger, halt! Halt, ich geh mit dir! Geh lassen, der findet schon heim. Der hat schon mehrere Reisschwamm zum Größer, ich schon. Der arme Mann. Weißt du, Nachbar, was mein Alte gesagt hat? Das hat mein Alte auch gesagt. Was? Was? Was hat der Alte auch gesagt? Das, was die dir gesagt hat? Ja. Weißt du das, was die mir gesagt hat? Freilich. Was? Das, was die mir auch gesagt hat. Wie nachher das? Ja. Ja, nachher haben die alles miteinander ausgemacht. Mein Lieber, jetzt seid mir so sieben Gescheite. Jetzt kennst du ja Rum nicht vom Heibund auseinander. Ja, Rum oder Heibund, das haben sie gesagt. Genau. Prost. Prost. Wir hätten den Brenninger doch nicht dazu gehen lassen dürfen. Er hätte bei mir im Stornbruch schlafen können. Da schaut's! Ja! Wer kommt denn da? Der Altling! Ja, bin ich auch schon, wie der ausschaut! Wer ist ein Burschen? Wer ist ein Burschen? Wer ist ein Verfahren? Wie das Gott sag ich, und dir Gott sag ich auch schon. Fort, Kini! Und niemand kommt dort hinaus! Fort! Ausgebildung! Das geht mir auch rum, Altling! Also gehst du oben! Freilich gerne! Nix mehr! Fort! Da, ich hab schon alles dabei! Meinetwegen kann's losgehen. Der geht Feigrot. Ja, Feigrot. Guck mal, sie ein Beispiel. Ja. Der geht wirklich. Der geht auf Rom. Ja, sollte ich da vielleicht weggehen, he? Wenn meine Alte keine Ruhe gibt. Wenn ich der dann gefallen da und mir was für Zähligkeit, dann gibt's nichts, da wär gar nichts. Ja, ja, lass mich mal drüber. Wir, meine Alte und ich, wir haben uns bloß einmal rein können. Das weiß auch jeder, dass es bloß auf meinen Hof angehabt hat. Auch jeder weiß das. Ich hab mich einlassen, sei mal alles noch, ja? Und als der Schmarrn rausgekommen. Bis recht, hab ich gesagt. Heiratst das, wenn ich schon Bangerten von dir hab. Heiratst das, hab ich gesagt. Sei mal, es ist mir ganz Zwickdorf aufgeschmissen. Isa, heiraten musst du das, haben sie alle gesagt. Du kannst das nicht in der Schand lassen. Bitte schön. Wenn da so gescheit waren, dann sind sie jetzt auf mein Zeug schauen, wie die Wohlfahrten tun. Ich geh. Lass bei dir, so weit fort, dass weit muss. Fort, sag ich, fort. Sei mal, es war so ein Herrgott recht, dass ich meine Alte nimm. Wenn's noch ein Heil an Herrgott recht ist, dass ich von ihrer Furt geh, dann geh ich doch. Ja, mir gehört doch die ganze Welt. Naus möchte ich, fort. Ja, nur, Altrechner, der ist der Erste, der wird wieder ruft. Guck mal, direkt schon, mir macht man's ja noch. Ja, das könnte man sagen. Der hat wieder rufen. Was könnt ihr sagen? Nix könnt ihr sagen. Ich hab ja gar nicht wieder rufen. Das war ja mein alten Recht, bin. Die hätte ja auch frei gehabt. Ich weiß nicht, der Feig bin und hätte mir Bus ablassen. Und ich hätte daheim bleiben müssen. Ja. Nein, nix wieder rufen. Gar nichts. Deppert müssen, die sollen daheim bleiben. Jetzt geht's aus, sie versteht's. Der längste Weg auf Rom ist gerade lang genug. Meinetwegen gehe ich über Berlin auf Rom. Ja, ein Rübenbier auf meine Rechnung. Sauft's mal, sauft's. Ja, spinnst du? Warum gehst du denn jetzt so, he? Die schauen da oben, wenn er noch einen Max hinten hat, dann hätten wir keinen geschissenen Stich nicht mehr gekriegt. Prost, Mama! Prost! Mein Lieber, die Bauern liegen aber sauber auf heute, he? Ja, die Unterschreiberei druckt schwer. Ja, selber schuld. Weil sie an jeden Pflege unterschreiben müssen. Alles für den Himmel. Aber ehrlich. Sind das Anschläger oder ja? Ja, freilich sind es Anschläger. Genau, ey. Anschläger. Brennzeug. Fuhrt, geht du da aber nicht wieder rüber, bereits plötzlich wie schon mogelt er. Lisei, geh weiter, geh her zu mir. Was ist denn, Gelfhofbauer? Da geh her. Bloß die mag ich, Lisei, sehr fein. Lisei. Geh weiter, Gelfhofbauer, tu deine Bratzen weg, alter Depp. Geh doch zu deiner alten Heim und lass dir den Bauch abwaschen. Oh, Kreuzverschreiber, Kommandant, gehst du noch auf Bratscher, he? Dein Mai halt, Spritze, Junge. Ein Kommandant packt die Sache weiberisch schon. Was? Wer? Was? Wer kommandiert? Der, wo am lauter blärt. Dein Mai halt. Ihr schluck dich, sag ich dir. Der Kommandant nennt sie auf. Red nur du, Ami, du hast leicht drin. Kreuzl schreiben, dies lass mir halbe bleiben. Kreuzl schreiben. Aber jetzt hau ich, Jungs, bitte am Boden. Ich hab's gleich geschafft, gleich hab ich's geschafft. Ja, gleich haben wir's geschafft. Ja, aber so mag ich's. Gibt's wenigstens auf den Lippen eine gescheite Rafferei. Hau's drauf. Oh mein, vierte gut, Buchel die Welt, vierte gut. Ey, richtig eine schöne Nacht ist das. Ja. Ey, richtig eine schöne Nacht. Nacht hast du vergessen. Drei, da drin bist du daheim, musst du ja noch einen halben aufheffen. Liesei, Zäferl, Liesei. Zäferl heißt Zäferl. Wer? Ja, die. Wo du jetzt nicht mehr reinlässt. Liesei, hier bleibe drei. Seferl heißt Seferl. Liesei. Und flog dich nicht an Katzen drin, hey. Die stinkt. Ein Brinki mehr wie ein Wini. Ja, Grund hab jetzt ein Geißelscheiber Kommandant abgeliefert. Jetzt, wenn du Stau setzt, dann guckt man leicht nur wo sein. Ja, freilich. Ja, los geht's weiter, gehen wir da in Nummer. Seffei. Seffei. Schufers Haus. Seffei. Seffei. Ein weiter, Seffei. Mach auf. Schleich die Raschkugel! Ich hab das gesagt! Ein Saustall oder ein Halbon? Ein Saudrink oder ein Katzendrink! Und jetzt klär mich das so, ich möchte schlafen! Hey, Zäferl! Wir haben alle widerrufen! Alle! Nix ist mehr unterschrieben! Alles ist ungültig! Was hast du gesagt? Widerrufen haben wir! Auf Ehre und Gewissen! Nachher geht's alle auf Rom? Auf Rom, wenn's sein muss. Und zurück auch, wenn's sein muss. Musein und Musein, die sind zweierlei Schiffe. Seferl, bis er Teigene. Wo sagst du, dass ich hingehen muss? Aber lass mich zu dir. Nachher schau, dass deiner kommt. Das ist ein Paradies. Das Gespiel, meine, könnte man heute nur ein paar Mal anschauen. Und das alles für einen Glauben, für einen Herrgott. Sakrament wird der Teufel erfreut haben über das, was alles für einen Herrgott geschieht. Die Starklopfer hören uns mit deinem Evangelium auf. Sing mal, saff mal. Ja, Toni, Das freut mich schon, dass du aufgibst. Ja, Storklopfer. Ein Kraminzhund, ganz ungemogelt, ob du auseinandergehst. Ja. Ich weiß schon doch nicht, dass du für gut sagen möchtest. Ja, ja, du hast weiter Weg auf Rom. Geht's nachher jetzt gleich? Ich soll ich. Ja, ja, früher seid's du. Jetzt lass halt gescheit mit dir reden, Storklopfer. Ich weiß, ich hab gestern einen Fehler gemacht. Wenn du das jeden Tag in der Früh sagst, nachher wär's bald ein gescheiter Seid, wo umeinander läuft. Mein Gott, ich hab halt einen Wein auch gegeben. Darf's nicht lachen, Hans. Ich kann das nicht sagen, wie es mir ist, seit dass ich das vom Breninger gehört hab. Was ist mit dem Breninger? Tot ist er. Verunglückt. Tot? Was? Was sagst du, Ried? Vor einer Stunde haben sie tot aus dem Kram rausgezogen. Weißt das ja, er hat da gestern nur auf Grundeldorf seinen Schwager umwollen, samt sein Rausch. Ja, und ein Kreuzberg draus, weißt schon da, wo es um die Kurven geht. Da muss er geradeaus weiter sein und direkt den Kram rein. Und ist ein Patz drin, der stickt. Der hat seinen Weg ein Ende gemacht. Es ist mir leid um ihn und ums andere Mädel. Für ihn ist er Welt zusammengebrochen. Das Hauswesen haben sie ihm kaputt gemacht. Für ihn hat es eben keinen Wert mehr gehabt. Ja, nein, er ist tot. Für was? Für was, frage ich dich? Für nichts. Oh, meine, meine. Aber wenn man sich überdenkt, die Toten sind oft besser aufgekommen wie die Lebendigen. Ja, Storklopfer, die Sache hat mir's gezeigt, wie das war, dann mir die Weiber nachgehen. Ausweis für alle Wei. Ausweis mit jedem Hauswesen, mit der Ehrsamkeit. Aus! Und warum? Weil die Weiber auf ein fremdes Wort hören. Gerade die Weiber, die so ein Mo halten sollten, gerade die. Da laufen sie daher vor anderen aufgehitzt. Und auf einmal ist alles vergessen. Die ganze Liebe. Ja, mein lieber Herrgott, wo soll denn das hinführen? Wohin, sag! Was heute war, ist morgen gelungen. Und da sollst du die Stadt halten. Und darf nicht aufmucken und hupfen sollst, wenn's dir nicht passt. Nein, Hans. Da mach ich nicht mit. Ich kann mir da nicht von an jeden alles gefallen lassen. Da muss man da zurückhauen. Ob der andere geweichter ist oder ungeweichter. Oder? Größte Sprich, lass da raus. Pass mal auf, dass die nicht selber der Drucker, den ich sprich. Sag halt, ob man sich das gefallen lassen soll. Was fragst du mich? Ja, mei, weißt schon. Weißt du, du gleich gesagt hast, unterschrieben ist unterschrieben. Ja, das gilt jetzt nichts mehr. Du hast dein Wein gegessen und das Versprechen gegeben. Die anderen haben das nachgemacht und jetzt müsst ihr es halten. Es hilft nichts. Aber, Herrgott, nochmal nein, ein Versprecher, wo die andere Seite falsch spielt, das hält man da nicht. Na, das gibt man nicht. Ich muss sagen. Weißt du uns nichts, was wir da sollen? Das Versprecher halten? Ja. Nachher sollen wir auf Rom gehen. Ja, Freile. Nach einem kurzen Verstand kommen die lange Gesicht. Ja, wirst nicht du da lachen magst. Das ist nicht meine, Toni. Das ist nicht mehr ganz hab. Da herum aber weißt, drei Sachen, die sehe ich am liebsten klar. Ganz klar. Ein Himmel, das Bier und andere Leute Augen. Und deine Augen, die sehe ich jetzt so. Weißt du nicht, solange mir die Sache noch Spaß war, solange hab ich über euch gelacht. Aber jetzt, weißt, jetzt hilf ich euch, ich mach's, dass ihr Versprechen halt's. Und dass da bleiben dürft's. Alles miteinander. Los! Zu mir müsst's halten. Ja, gewiss. Ja, schau nicht so blöd. Lustig sein, gelb auf Bauer. Lustig. Die Welt ist eine lustige Welt. Ich weiß. Es ist nichts da mit dem Traurigsein. Aber das wisst ihr's nicht. Da haben sie euch nur aus dem großen Bierhof vom Herrgott seine ewig lange Himmelfahrt braucht viel gelesen. Da hab ich schon meine Offenbarung gehabt. Ja? Offenbarung? Was denn für eine Offenbarung? Das junge Leute, das kennst bloß den lustigen Storklopfer. Aber es hat schon mal einen anderen gegeben. Früher, während nur der arme Hans war, den wo er Kurden auf die Welt gebracht hat und hat sich kein Vater nicht gefunden. Heute vertrage ich mich freilich gut mit den Bauern rund, aber sei mal's. Wenn nachher meine Mutter recht bald gestorben ist,

wenn sie deine Knecht und dein Graf über das Ding nun fragen? Der Herrgott wäre dann so ein Vierte. Da brauchst du nicht kommen. Na, halt ihn zurück. Wir halten zurück, freilich. Aber wir nachher, wie nachher die Geweichten wieder daherkommen und reden von der Sind und dass man in Tei kommt und das alles auch voreinander. Was nachher? Geh zu, lass reden, gewinnt der Herrgott. Mit denen alle, die wo am dauernd nicht fuschen, nicht barmherziger war, als wir die Geweichten mit euch. Nachher gingen sie nicht schlecht. Das glaubst du mir. Die kann aus dem Teufel sein Bauhof nicht mehr raus. Nachher, du meinst, nachher soll ich ihn zurückhalten, Antoni. Was heißt Antoni? Alle halten wir zurück. Nicht? Was habt ihr von den Männern, wenn sie da sind? Nix, ein Haufen nix und ein Haufen Verdruss, weniger nicht. Oder? Ja, da schaut hinter, der Bauer. Haube Seffel, wenn man die anschaut, nachher hat die Song, der Fall ist ein ganz verrückter. Ganz verrückt ist der. Ja, mei, schau's mir grad an. Ja, komm, lieber Herbert, was ist denn das? Stopp, Lopfe, mach was. Mach was. Mach was. Da her! Alle zu mir her! Ja! Ein Bier müsst ihr mitnehmen. Ja. Wer holt mir Bier? Ja, ich hol eins. Alles gut. Na, Leute, aus geht's. Nass zum Tempel. Aus, fort. Mann, halt's zu dir. Boxer, Jung, Boxer, geil, auf geht's! Dass wir den nicht halten, das ist gewiss. Tu was, Storklopfer. Tu was, ich bitte, tu was! Da, her mit Bier! Ach, ehrlich, das ohne Tragik, das saufen wir gleich zusammen. Aber saufen, saufen, saufen, der Malo. Schirfe absetz an den Jägen, stumm Malo. Aber saufen, saufen, saufen, der Malo. Jetzt brauchen wir bloß noch Brotwürstel verkaufen. Na, hätten wir das höchste Volksfest benannt. Der Altlechner, der darf dem Teufel auch eine Primiz machen, wenn es sein müsste. Den müssen wir sein heute am Buckel aufbinden, dem hat er Lupen den. Lisa! Donal, liebst Donal! Freist dich auch fromm, Lisa! Freilich, Donal! Mit dir, Donal, freilich! Donal! Lisa! Donal! Gut, jetzt sind sie abgerichtet, gut, ja! Was heute halt ein gescheiter Kommandant ist! Was sagst du? Ich, nein, nix! So, sind alle benannt? Ja! Ja. Auf geht's, gehen wir! Naus bei dir! Ja. Hey, grad, gängers! Ja, schau's nur grad an! Das sind aber lustige Wolken! Sind sie nicht lustig, sehen? Ja, schaut sie es nur gerade an. Beide, dann schaut sie so. Denen passt ja die Burs. Ja, freilich. Ja, so ist einer nicht passen. Jetzt gängen es wirklich. Die gängen. Ja, die schaut so, die gängen. Ja, sollen sie nicht gehen. Du sprichst mal, du. Donald. Hey, Donald, warte mal. Donald, warte. Ja, was ist denn noch? Geh mal her. Ja, geh mal her. Ja, Klutze, fix, kommen wir überhaupt nicht mehr weiter da, hä? Jetzt kommt's auf dich drauf zusammen, Seferl. Ja. Was ist denn noch, hä? Du bist nur zurückgekommen. Das siehst du ja. Ja, Freilich, das sehe ich. Und? Was ist denn nachher noch? Es ist weil Dings, wegen Ruhmhacker, weil... Ja, was geht denn mit Ruhmhacker an, hä? Ich weiß es halt nicht hacken. Nachher sollen sie es dir fein lassen. Ja, den schaut zu. Der ist ein Bauer, der das Zeug da fein lassen. So was, den schaut's nicht um. Ja, nicht bloß der. Ich hab eine Lumpen, die. Ja, was ist denn noch jetzt? Ich muss gehen. Wenn's mir doch nicht folgen. Wer? Bleib da, Donald. Bleib da, ich bitte, bleib da. Schau für einen Ruhmhacker an, die können wir doch nicht fein lassen. Wir können doch die Ruhm nicht fein lassen. Herrschaftszeiten, ja, die Ruhm. Das ist ein guter Anteil. Wären schön heuer drum. Nachher bleibst du da. Ja, ich kann da nicht fortgewinnen, drum nicht herin sein. Geh, Storklopfer, das sagst du auch. Freilich, das ist gescheit. Eine schöne Burs war's schon gewesen. Aber mei, so ist's, gell? So ein Hof. Donnerl. Seferl. Ja, sonst noch was. Eine schöne Burs, dann die haben. Nix ist. Wie soll ich schauen, dass sie aufs Feld rauskommen? Genau, ja. Das war ja noch schöner. Ja, gibt's denn das auch? Was seid ihr denn das für ein? Riesler seid ihr ja. Reizkürze, fix aber noch mal. Jetzt kommt ich schon was der Teufel muss sein. Ich halte mich mit den Arschlöchern auf.